mit Schultern-Rap. Von nem weisen Sultan-Rap. Ohne große Fresse-Rap. Mit nem weiten Mumpfer-Rap. Für die Hip-Hop-Fans-Rap. Für die Titan-Nazen-Rap. Für die ganzen Planner und auch für die Scheine-Machen-Rap. Für die Homies, für alle, die das hier feiern. Das ist Rap. Für die Ossis natürlich, nicht für die Bayern. Das ist Rap. Mit vier Köpfchen und mit Seele in den Lyrics. Das ist Rap. Aus dem Leben und auch ohne viele Gimmicks. Rap, das ist sein Schreiben und sie auf dem Beat verpacken. Doch leider seh ich im Rap auch viele mies verkacken. Rap, um den Kiddies zu zeigen, was Rap so ist. Das ist Rap, ohne Knacken und Bitches den ganzen Mist. Das ist Rap, für die Sprüher, für die DJs und die Breaker. Doch, das ist nicht Rap, für die ganzen Neider und Trainer. Das ist Rap, um mich auf den Beat einfach mal auszuheulen. Das ist Rap, Digga, lass mich in Ruhe, gib dir ein Keul. Bleib mal locker, wenn ich disse, Junge, das alles ist Rap. This is rap, Junge, this is rap, Junge. Wenn ich bändle, dann bändle ich ihn auch weg. This is rap, Junge, this is rap, Junge. Wenn ich flexe, dann flexe ich lieber Hex. This is rap, Junge, this is rap, Junge. Wenn ich rappe, dann rette ich wieder Tracks. This is rap, Junge, this is rap, Junge. Rap, ohne Ganja rauchen, Rap, ohne Dope verkaufen, Rap. Für die ganzen Spinner, die an große Kohle glauben, Rap. Mit ner klaren Birne, Rap. Für die wahren Söhne, Rap. Mit ner Message, manchmal auch mit harten Tönen, Rap. Aus der Kosse, this is Rap. Ohne Posse, this is Rap. Ohne Ausdrücke wie Schlampe oder Fotze, this is Rap. Digga, wenn du einfach übergeil flow, this is Rap. Überbietest du mir eine krasse Show, this is Rap. Ohne Geld verdienen, Rap. Ohne Helden spielen, Rap. Für die Menschen, die sich gerne in ihre Welt vertiefen, Rap. Für die Homies, die auch gern mal Züge bomben, this is Rap. Für die Hater, die mich zu Genüge flocken, this is Rap. Für Immigranten, this is Rap. Gegen Faschos, this is Rap. Mit vier Punches, guck mein Flow, kommt wie ein Flascho, this is Rap. Oh man, guck, das alles hier ist Rap. Und wenn du das nicht feierst, Mann, dann hör doch einfach weg. Bleib mal locker, wenn ich disse, Junge, das alles ist Rap. This is Rap, Junge, this is Rap, Junge. Wenn ich bändle, dann bändle ich ihn auch weg. This is rap, Junge, this is rap, Junge. Wenn ich texte, dann flexe ich wie verhext. This is rap, Junge, this is rap, Junge. Wenn ich rappe, dann rette ich wieder Tracks. This is rap, Junge, this is rap, Junge.